Impuls. Erfahrungswerte. Um das Yoga als Europäer hinreichend gut üben zu können, sollte man zuvor schon einiges über sich in Erfahrung gebracht und verwirklicht haben. Es würde nicht beliebig sein, was man dazu alles schon erkannt haben muss, um auf einem solchen Weg zu bestehen. Was das aber genau sein wird, kann jeder Adept nur für sich selbst bestimmen. Keiner wird es ihm soufflieren. Niemand leistet eine dazu erforderliche Bemühung so gut wie man selbst. Derjenige, welcher die Konsequenzen seines Handelns anerkannt hat, würde hierbei nicht leer ausgehen. Von vornherein wird das so sein, wenn er gewisse Regeln einzuhalten bereit gewesen ist. Zu solchen Regeln kann man auch Verhaltensvorschriften zählen. Es gibt eine Ordnung, die uns Menschen auferlegt ist. Diese für sich zu klären, wird notwendig sein. Da haben wir etwas dazu gesagt. Haben wir uns erst einmal an das Gefüge von oben und unten, von alles und nichts gewöhnt, so werden wir vielleicht bald auch die Klasse haben, um Sonne und Mond als Gestirne anzuerkennen. Diese Himmelskörper würden nicht allein nur symbolisch eine bedeutende Rolle für das Dasein einnehmen. Auch unsere Lebenswirklichkeit wird von ihnen geprägt. Man sollte schon bereit dazu sein, einen guten Teil seiner Lebenskraft dafür aufzuwenden, den gegebenen Dingen achtsam und aufrichtig zu begegnen, welche da erschienen und vorgekommen sind. Was man in Erfahrung bringen kann, das wird wahr sein. Dabei sollte man den Aspekten seines Daseins nicht mehr, aber auch nicht weniger Raum zur Verfügung stellen, als zur Klärung und Bereinigung davon erforderlich sein wird. Getreu dem Grundsatz, dass alles Gegebene in Wahrheit von einer gutartigen Natur ist, leistet man das bestenfalls,